Sein graues Fell, komplett zerbissen, aber hält noch warm. Sein Rudel unkontrollierbar, doch es folgt ihm brav. Der Hunger so groß, immer auf der Jagd. Die Augen trüb, doch die Zähne noch scharf. Der Raum zu eng zum Atmen, doch auch die allerschärfsten Krallen werden stumpf auf der Straße. Nahrung wird knapp, bleibt ein knurrender Magen. Es gibt fast nur noch Wölfe, verkleidet als Schafe. Also zieht er hier weg, weil auf verbrannten Boden keine Pflanze mehr wächst. So bleibt der Rest für den Rest, denn nur wer zuerst da kommt, ist der, der immer genügend Fleisch hat. Vom Gamma zum Alpha, vom Welpen zum Leitwolf ist einer der Besten, einer der Letzten dieser Art. Teilt sein Fressen auch mit dem schwächsten Lied der Kette, wenn es ihn fragt. Lebt nach ungeschriebenen Regeln, durch seine Adern fließt noch Ehre. Er weiß genau, man muss sie auch haben, als immer nur drüber zu reden. Doch lass sie reden. Und er geht immer der Sonne entgegen, auf der Flucht vor dem Regen. Er bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint. Egal wie kalt, egal wie weit, seine Beine ihn tragen, vielleicht holt er sie ein. Der Sonne entgegen, auf der Flucht vor dem Regen. Bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint. Egal wie kalt, egal wie weit, deine Beine nicht tragen, vielleicht holst du sie ein. So viel mehr als Stärke und Zusammenhalt und Werte, um so vieles tiefer als deine Bunde jemals werden. Gehen zusammen durch das Feuer bis zum Tag, an dem wir sterben, und finden vorher mit Glück noch ein Stück grüner Erde. Heulen den Mond an und schreien unsere Gebete Richtung Himmel, reden dann nur, damit sie hören, nicht wegen dem Klang unserer Stimme. Große Worte schallen lang, doch wirklich große Taten, die sind für immer. Wir werden gesteuert von Instinkten in einer Welt, die nur berechnet, wo Ehrlichkeit eine Schwäche, alle ihre Lügen schon gesetzt sind. Wo es heißt, beiß lieber zu oder du wirst dann gefressen. Wo loyal nicht existiert, sondern nur als Wort in deinen Heften. Freundschaft nicht mehr funktioniert, wenn man dann anfängt zu rappen. Wo die Kinder nicht mehr nur kämpfen, sondern stechen, komplett verblendet. Und von perfekt sind wir so unendlich weit weg. Doch was nicht umbringt, macht uns stärker, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie stirbt zuletzt. Und er geht immer der Sonne entgegen, auf der Flucht vor dem Regen. Er bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint. Egal wie kalt, egal wie weit, seine Beine ihn tragen, vielleicht holt er sie ein. Der Sonne entgegen, auf der Flucht vor dem Regen. Bleibt in Bewegung, auch wenn sie nachts nicht scheint. Egal wie kalt, egal wie weit, deine Beine nicht tragen, vielleicht holst du sie ein.